So, wisst ihr, was ich gerade mache? Ich schaue gerade Inas Nacht. Zusammen mit dem Olli Schulz. Und davor habe ich geschaut den Olli Schulz beim Stefan Rapp. Und wisst ihr was? Der Typ ist eine absolut geile Sau. Muss ich mal sagen an der Stelle. Also Hut ab. Hut ab, Herr Schulz. Das macht mir richtig Spaß mit dir. Ich meine, das interessiert den Null, dass mir das gefällt, aber ich wollte das mal sagen, ne? Hab auch die neue CD gekauft. Weiß ich nicht, ob das die neue ist, also die aktuelle, glaube ich, ist das, ne? Ja, der Typ hat was. Den finde ich richtig cool. Olli Schulz, ihr Lieben, wenn ihr Lust und Zeit habt, googelt mal ein bisschen, schaut mal ein bisschen auf YouTube. Der hat was drauf. Kein Thema.